Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Der wievielte Podcast ist das heute? Boah, 29, glaube ich. Ja, es geht voran. Wir nehmen ja noch alle zwei Wochen auf, für die Leute, die uns nicht so häufig hören, also alle jenseits unserer Familie. Nummer 29, ja, Bestätigung. Die Nummer 29, Bestätigung. Oh, Herr Grillberger, so alt wäre die nächste Woche. Na. Ja, voll, das ist voll der Zufall, das trifft sich ganz herzig. Heute auch mal ein interessantes Thema. Es geht speziell um Essen für Kinder. Und wir beide haben ja auch Zuwachs bekommen. Wo? Für alle, die es nicht gewusst haben. Wir nehmen jetzt über Mikrofone auf. Ach so, ja. War mal so gut. Ja, ich wollte das einfach im Podcast sagen. Dass sie ohne den Wissen gebiert hat. Nein, das. Scheiße, habe ich mich schon verschluckt. Na voll, dass es für die Nachwelt festgehalten ist. Na voll, vielleicht ist jetzt die Tonqualität verbessert. Das wäre doch ganz nice. Das ist verbessert. Das ist absolut verbessert. Mhm, genießt es. Wow. Surround. Cool. Ja, aber heute geht es um das, was Kinder eigentlich zum Essen brauchen. Mhm. Und was sie eigentlich nicht brauchen. Und dass man sich sehr häufig darüber unterhält. Aber bevor wir eigentlich so richtig loslegen mit unserem spannenden, aufregenden, exorbitanten, fulminanten Thema des heutigen Nachmittages, was war dein kulinarisches Highlight? Wenn es ums Kinderessen geht, dann würde ich die Suppen nehmen, die was ich gestern mit einem Klienten gemacht habe, der was 11 Jahre ist, weil ich gefragt habe, was gehört denn zu einer Suppe rein? Heißes Wasser und Suppenwürze, hat er gesagt, was eigentlich schon nicht so schlecht ist. Das ist schon mal, die Basis ist da. Mhm. Er hat zwar einfach nichts rein da, nicht der Backerbsen dazu gegessen. Und was hat er dann noch gemacht? Zwiebeln aufgeräst am Anfang und was haben wir noch nicht da? Karotten haben wir noch reingeschrieben. Ja. Das war echt gut. Dann. Eine Bereicherung. Mhm. Ja, was zum Essen. Voll. Und Schnittlauch. Und ihr habt es gemeinsam geschnitten? Gemeinsam geschnitten, gemeinsam gekocht. Gemeinsam umgerührt, gemeinsam gewürzt und gekostet und auch die Kollegen waren nachher sehr begeistert von dieser Suppe. Du bist echt mein Held. Ich meine auch. Na, aber geil. Ja, war es gut? Hat es gut geschmeckt? Auf jeden Fall. Vor allem komme ich immer wieder darauf zurück, dass die ganz einfachen Sachen oft saugeil sind. So wie zum Beispiel Nudeln mit Tomatensauce. Wenn du einfach eine gute Tomatensauce machst, da muss auch nicht jetzt 1000 verschiedene Gemüsesorten drinnen sein. Einfach eine gut gewürzte Tomatensauce mit Spaghetti. Traum. Mhm. Und das haben wir ja auch schon wieder beim Kinderessen. Ja, das ist eben natürlich ein ursprünglicher Geschmack, gell? Ohne viel Shishi. Es ist halt dann vermischt und die Geschmackssachen mitnehmen. Nuancen, sie verändern. Und es ist eigentlich dann immer das. The true shit. Bam. Nudeln mit Ketchup. War ja. Also dieses Nudeln mit Ketchup-Thema ist das echt. Das habe ich noch nie gegessen. Ich habe das auch noch nie gegessen. Ich finde das unvorstellbar. Ja. Pizza mit Ketchup. Das habe ich. Auf die Idee kam man die selbstständig nicht. Ich finde es schon geil, wenn Pizza sonst über 80 ist. Ja, ey. Nein, auf die Idee kann man den nicht. Mhm. Ja, voll. Was war dein kulinarisches Highlight? Also, meine Großmutter hat ja eine Gemeinsamkeit mit Garfield. Mhm. Und die wäre? Lasagne. Sie liebt Lasagne. Stimmt. Wenn sie es isst, ist sie so ein bisschen wie der Garfield. Also sie schlemmt richtig. Sie ist eine richtige Genießerin. Verzeihung. Sie hat sich, wie ich sie besucht habe, gewünscht, dass ich das Essen mitnehme. Und ich habe halt wieder in der Früh Lasagne gemacht. Und sie war extrem lecker und sehr fein. Und für sich selber also ich koche ja schon tagtäglich für mich selber, und das ist mal wert, aber für mich selber jetzt Lasagne zu machen, dafür war halt mir wirklich der Aufwand zu hoch. Ja, ich mache mir auch nie Lasagne selber. Das muss schnell gehen, wenn man für sich selber kocht. Ja. Aber für meine Omi mache ich das. Mhm. Und sie war wirklich lecker. Mhm. Und sie war richtig gut. Ich habe nichts gekriegt davon. Ja, ich habe gesagt, du könntest mitfahren und hättest was gekriegt davon. Ich habe nichts gekriegt davon. Doch, ich habe was mit heimgenommen. Ich habe nichts gekriegt davon. Aber da war es nur mal ein paar Zeug. Ja, du hättest die Portion ruhig essen können. Ich habe nichts gekriegt davon. So, ich kann eh ganz knapp da gerne was angebracht. Demnächst, ja. Oder du fährst das nächste Mal einfach mal mit zu einem großen mütterlichen Besuch. Ich mag meine eigene Lasagne, ich mag nicht mit deiner Oma teilen. Ja, das ist ja ganz schön gefährlich, man könnte Gliedmaßen verlieren. Ja, Gliedmaßen mit zwei verschiedenen Fächern. Mhm. Und unser Lot hat es auch voll genüsslich zu einem gegessen, weil das Dressing so gut war. Ja, sie hat gesagt, ich kann ganz gut kochen. Ganz gut. Mhm. Das ist mir ihr Ausdruck. Und ich finde, das ist ein ziemliches Kompliment für eine Frau, die schon so viel Kochen und kulinarische Erfahrung hinter sich gebracht hat. Nehmen wir die Geschmacksknospen im Alter ab. Ja. Ist sie nicht auch leicht verwirrt manchmal? Wer ist das nicht mit 88? Außerdem, also ich bin 28 und ich bin leicht verwirrt. Also, das ist, it runs in the family, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist jetzt kein Marker fürs Alter. It runs in humanity, würde ich sagen. Für alle Deutschsprachigen, das ist die ganze Menschheit. Aber um vom Herbst des Lebens wieder in den Frühling zurückzukehren. Kinderessen. Es geht ums Kinderessen. Kinderessen. Nein, es geht nicht darum, die Kinder zu essen. Wir wollen hier nicht dazu aufrufen, Kinder zu essen, um zum Beispiel die CO2-Bilanz zu verbessern. Überhaupt nicht. Mhm. Sondern es geht darum, einfach, eben weil dieses Thema Kids, eben, es gibt ja zum Beispiel, da fängt schon mal an, es gibt auf der Speisekarte ein Kindermenü. Es gibt aber zum Beispiel kein Seniorenmenü, aber es gibt einen Seniorenteller. Mhm. Das heißt, es gibt eben spezielles Essen für Kinder und über das unterhalten wir uns heute. Definieren wir mal den Begriff Kind. Ja, alles bis zum Eintritt in die Pubertät. Okay. Es gibt natürlich Säugling, Kleinkind, Kind, Pubertär, würde ich mal so sagen. Ja. Also das wäre meine Einstufung. Ja. Also, wenn wir jetzt in dieses pädiatrische Thema aufschauen. Sollen wir da jetzt irgendwie chronologisch vorgehen? Ich finde, dass so. Wir haben ja schon für das Konzept im Vorhinein drum. Ja, also ich finde, gerade bei uns ums Kinderessen geht, es fängt eigentlich im Embryonalstadium heutzutage schon an. Ja. Die Ernährung ist anscheinend der zentrale Stellenwert, ob es entscheidet, ob der Kind ein Loser wird oder ein Gewinnertyp oder Typin. Ja, man sollte auf jeden Fall kein Alkohol trinken. Ja, FAS. FAS? Wie bitte? Ja, früher hat man also ca. 10, 12, 14 Kinder gehabt, manche haben nur 6. Die waren also ein bisschen nachlässig. Aber heutzutage kriegen die Leute halt zu wenig Kinder und ich glaube deswegen wird natürlich auf dieses Kind alles Menschenmögliche getan, um das so gut wie möglich voranzutreiben. Mhm. Und dazu zählt halt auch das Essen, weil ja die Versorgungslage, die Lebensmittellage in Österreich, ich würde mal sagen, einigermaßen gesichert ist. Okay, ja. Für die meisten Personen. Und natürlich, da fängt die Ernährung, finde ich, schon an, selbst wenn es darum geht, überhaupt schwanger zu werden. Mhm. Aber Ernährung, also Versorgung und so weiter. Letztens war ich im Spar und ein Regal war leer. Na! Die haben kein Freistell mehr gehabt. Oh! Herr Grillberger, schnell, greif zur Missgabe! Bauernaufstand, Bauernaufstand! Nicht zwicken. Ich hab's nur so gesagt, ich tue das nicht. Keine körperliche Gewalt. Nein, das hat mich gewundert, aber ja. Ja. Ja, ist einfach ein total beliebtes Bier. Ja, und man ist halt einfach auch wirklich nicht gewöhnt, dass man da immer hingeht und es gibt immer was und auf einmal gibt es nicht. Ich hab mir dann, glaube ich, echt kein Bier gekauft. Sehr gut. Mhm. Da merkt man einfach, du bist ein Genusstrinker. Definitiv. Im Reformhaus Martin wollten sie es als Hofstehen auch nicht bestellen. Das können sie leider nicht bestellen, weil Reformhaus Martin so groß ist. Mhm. Doch, ist nicht sicher, ist das Bio. Ist das Bio? Ja, natürlich ist das Hofstehener Bio. Das Hofstädter ist Bio? Ja. Ah ja, sicher, das ist Bio, Bio, Zwickel, Bio, Kübelbier. Natürlich ist das Bio. Das Mühlviertel ist auch 100% Bio. Ja, das ist alles Bio. Ich weiß nicht, ob das, das Kavit ist auch sicher Bio. Ich glaube, die machen alles auf Bio-Qualität. Das war mir jetzt noch gar nicht so bedroht. So geil, oder? Aha. Wahnsinn, sollte man gleich aus Genuss 10 halbe trinke. Nein, das Hofstädter Granit habe ich schon ewig lang nicht mehr getrunken, ja, weil ich halt in letzter Zeit eigentlich sehr wenig, also oder kaum mehr Alkohol trinke. Mhm. Ja. Aber kommen wir mal zurück zu unserem Thema, bevor Kinder wir uns essen. Da verquatschen. Ja, also dieses, dass das Thema schon anfängt, was die in der Schwangerschaft am besten essen. Ja, voll. Mhm. Ja, diese Gewichtszunahme, da fängt es für mich dann schon an. Und dann kommt das Kind natürlich auf die Welt, dann stellt sich die große Frage, stillen oder nicht? Wie würdest du dich entscheiden, definitiv, wenn du stillen könntest? Stillen. Ja, wieso? Weil sich die Muttermilch anpasst an das, was das Kind braucht. Und die billiger. Bindung wird gestärkt, es ist billiger, es habe ich sowieso immer dabei, wenn ich das kann. Ja. Du musst halt als Mutter dann doch mindestens nur 6 Monate auf deinen Lebensstil dann weiterhin achten. Also es sind dann nicht nur die 9 Monate, sondern eben auch nur die Stillzeit. Ja. Aber wenn du schon mit drinnen bist. Ja, voll. Weiß nicht. Also ich bin ja noch nicht gestillt. Ich auch noch nicht. Ja. Ich könnte mir das auch nicht vorstellen bei dir. Ja, schwierig. War komisch. Ja, okay. Hast du diesen Film gegeben mit dem Schwarzenegger? Ja, ganz genau. Nein, also, ja, da fangen wir ja schon mal an. Dieses große, kontroverses Thema zwischen den Müttern, wer stillt nicht. Das sind schon mal so diese zwei Lager. Ja, im Technischen ist natürlich besser, du stillst. Weil also Muttermilch oder so Folgemilch oder wie man das dann nennt, das kann ja einfach auch nicht so viele verschiedene Sachen beinhalten und so flexibel sein, weil ja das Kind über die Speichel das oder ich weiß nicht, wie das ja, genau funktioniert, aber sie werden auf jeden Fall passt die Muttermilch genau an das auch, was das Kind braucht, und das kannst du mit irgendwelchen anderen Produkten einfach nicht leisten, weil du hast entweder irgendwas zu viel oder irgendwas zu wenig. Das ja, es ist halt eh standardisiert. Ja, diese Milchpulver. Aber in den 70er, die Menschen sind nicht standardisiert. Nein. Weil die haben alle unterschiedliche Ansprüche, je nachdem wie alt das sind, wo sie aufwachsen, welche Genetik das haben und so weiter. Also standardisiert auf Menschen, das ist halt schon schwierig. Wie lang findest du, sollte man ein Kind stillen? Hast du über das schon mal gedacht? 20 bis 30 Jahre. deswegen ist bis, diese... Bis dass das Kind von selbst abfällt. Ist das deswegen die Empfehlung, 3-mal am Tag eine Milchportion? Nein. Das ist bis das abfällt, weil das Kind sich selbst dazu entscheiden soll, wann es nicht mehr gestillt werden möchte. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das, ich hader schon, also ich merke schon die Reaktion, wenn ich erzähle, wie lange ich gestillt worden bin. Ja. Dass die Leute sich ekeln. Ja. Aber ich kann da nichts dafür. Und meine Mutter hat gesagt, sie wollte eigentlich auch schon viel früher mich abstillen, aber dass ich mich einfach durchgesetzt habe. Ja. Ich war nicht zum Abschütteln. Wie du sagst, man muss dann selber abfallen. Ja, und ich werde da jetzt nicht sagen, wie lange ich gestillt worden bin. Ich meine, keine 30 Jahre. Nein, weil das so ein bisschen gegangen. Nein, genau. Ja, ich weiß nicht, aber ja, keine Ahnung, ich habe da keine Erfahrung. Ja, nicht. Und ich finde, wir sollten das Thema schnell weiter abhandeln. So, Kleinkinder haben wir jetzt erledigt. Also nein, Säuglinge. Dann sagen wir die Kleinkinder. Ja. Kleinkinder, was essen die gern? Also ich finde, man muss einer die Leidenschaft zu den Lebensmitteln und dem Essen einfach vorleben, und dann funktioniert so extrem viel, was sonst normalerweise nicht funktioniert, weil dann heißt es einfach, magst du nicht ein bisschen was von Mangold probieren? Ist das immer so, dass es Vorleben, gell? Ja, voll. Ja, wenn ich selber zum Schnittlauch pushen hingehe, einfach so ein bisschen rausreiße und einfach einmal anbeiße oder so, dann sehen das die Kids und überlegen sich, hey, der Geschmack und der Geschmack, dann kann ich noch erklären, hey, das in der Suppe, das ist ja der Schnittlauch von draußen. Ja, ich glaube, Kinder ahmen einfach voll viel nach, aber was hältst du dann von diesen speziellen Kinderlebensmitteln? Wie dieses Schmierlkast. Ja, oder zum Beispiel diese ganzen Fruchtsäfte, die auf Kinder ja mit Comics zum Beispiel durch Farben oder so ausgerichtet sind, oder dann auch die Kekse in Tierform oder so. Was hältst du von solchen? Oder auch diese Diskussion, Hirsepops, ja oder nein? Anscheinend ist das gerade ein total offenes und auf den Kinderspielplätzen dieser Welt ein heiß diskutiertes Thema. Für mich muss ich sagen, dass ich diese Jumpies ganz geil finde. Was ist das? Das sind diese kleinen Salzkängurus, Snack. Das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nein. Bildungslücke. Ja, aber... Frau Diätologin. Ja, ich kenne halt nicht. Brauche ich doch mal. Guckst. Ja, voll gerne. So aber aber nein, was? Prinzipiell halte ich natürlich nichts davon, weil sie nicht darauf anzügen, dass die wahrscheinlich dann an der Kasse aufgehängt werden, dass wenn die in Kinderaugen hechen, dass wenn die Mama ihr letzte Kohle zusammengekreut hat und dann sagt das Kind, na, ja, also ich finde, dass Lebensmittel, die speziell auf Kinder ausgerichtet sind, sind auch selten wertvoll, oder? Die sind nie wertvoll. Ich hätte noch nie ein Kinderleben. Capri-Sonne. Ja. Das hast du durchgelesen und dann hast du gesagt, boah, mit sowas habe ich nicht gerechnet. Ja, wie schlecht das nämlich ist. Ja, aber das hat ja weit weniger Zucker, als du angenommen hast. Ja, eh. Aber sonst lässt der Scheiß dran. Nein, aber trotzdem, niemand, ein Kind sollte Wasser trinken. Ja. Und ein Kind kann auch Wasser trinken. Und es trinkt auch das Wasser. Ja, sicher. Und das ist ja auch das, gerade dieses Anerziehen. Ein Kind sollte sich genauso eigentlich ernähren wie die Erwachsenen auch, nur wenn sie die Erwachsenen halt vom Bullshit ernähren, natürlich braucht es dann spezielle Kinderlebensmittel. Mhm. Und aber die, die am Markt sind, die sind komplett unnötig und ein Kind kann genauso einfach bei den Erwachsenen mitessen. Natürlich muss ich ein paar Sachen berücksichtigen, wie eben Würzung, Alkohol, rohes Fleisch, rohe Produkte. Ja, natürlich sollte man auf das schauen. Das ist ja ein Logo. Aber prinzipiell kann man aber eigentlich, ja. Aber eigentlich geht es wirklich rein darum, dass ein Kind ja wahnsinnig viel nachahmt und noch macht. Voll. Und genau das sollte man ausnutzen. Und deswegen, ein Kind kann einfach auch die normalen Produkte essen, die Erwachsene auch essen. Und einfach anfangen, genauso mit Hülsenfrüchte, mit jeglichen Gemüsesorten, aber wenn die Erwachsenen das nicht essen und auch Abneigung und einen Ekel davon haben, dann wird das halt auch bei den Kindern recht schwer sein. Und da, das ist halt eine Spirale, die sich auftut, dass wir solche Produkte, so Grundnahrungsmittel, immer weniger essen. Ja, weil Kinder sogar besser noch essen als essen. Ja, voll. Affen, ich habe nächste Woche Freitag ein Unterrichtsmodul und dazu habe ich nämlich eine Grafik gefunden, die habe ich da eingebunden und die passt eigentlich auch viel gut zu unserem heutigen Thema. Man sagt ja immer, dass die Kinder immer dicker werden, gell, bei uns. So circa jedes fünfte Kind ist übergewichtig und adipös. Aber ich habe da nämlich von der Statistik Austria, wenn man da nämlich was ausgesucht und habe da nämlich ein Diagramm gemacht, das ist eigentlich voll interessant. 5- bis 19-jährige Kinder. 5 bis 19? Genau. Im Vergleich nämlich 1975, 2016, diese beiden Jahre. Und das ist recht interessant, weil im Übergewicht zum Beispiel 1975 waren bei den Mädchen ca. 12% übergewichtig und nur rund 1,6% adipös. Und heute sind das bei den Mädchen schon knapp ein Viertel beim Übergewicht. Also ein Viertel der Mädchen, ja. Ein Viertel der Mädchen eben zwischen 5 und 19 sind eben übergewichtig und 6% sind adipös insgesamt. Das heißt, die Adipösen sind 30%, Was 30%? Also ca. 30% der Kinder zwischen 5 bis 19 Jahren sind übergewichtig oder adipös. Mhm. Das ist echt ein Hammer, würde ich mal sagen. Glaubst du, das bei den Burschen mehr oder weniger? Ja. Ja, du hast vollkommen recht. Es war 19. Magst du das wissen? Ja, voll. Wenn du dabei bist, erklär's. 75, auch knapp 12%, ähnlich wie bei den Mädchen. 2016 beim Übergewicht 30% und bei den Adipösen ist es hochgeschneuzt von 3% auf 11%. Vergleich von 75 zu 2016. Und ich frage mich einfach, wir geben jedes Jahr dann solche Statistiken. Kommen solche Statistiken aus und wir schauen jedes Jahr zu, aber irgendwie so diese Aktion, dass sie da was tut. Wie zum Beispiel die Werbung, was für Kinderlebensmittel auf den ganzen Kinderkanälen. Ja, die ziehen halt natürlich. Ja, voll. Warum gibt es sowas, gell? Weil das zirkt, weil du eine riesengroße Gewinnspanne auf die Produkte hast, weil du relativ billige Sachen verwenden kannst, weil ja eh nicht die Verpackung und dieses. Genau. Ja, im Endeffekt verkaufst du ja auch irgendwie Marken oder einen Lifestyle eigentlich mehr. Ja, Gefühl nicht. Eigentlich, gell so. Ja, du verkaufst das nicht an super Himbeersaft, sondern das heißt Dreh und Tränk oder sowas. Es geht mehr so eben ums Gefühl, es wie wirklich um den Inhalt. Aber eben, das ist im Grunde eine riesige Lawine, die da auf uns zurollt, weißt du? Ja, wenn ich jetzt, sag ich mal, hast nochmal im Babybell auspacken darf und dann einfach als großen Wagen tue, Interessiert das wahrscheinlich keiner. Ja, dann wird das Kind das wirklich nur essen. Ja? Dann wird das Kind wirklich das auch essen, wenn es hungrig wäre zum Beispiel. Und nicht, weil es so lustig und toll und attraktiv ist. Ich habe Angst, was suchst du? Du suchst was, mit dem du mich haust, wenn ich dich unterbrich, oder? Ja. Oh, okay, ich bemühe mich. Ich spanne mich. Okay. Ich werde dich nicht abschießen. Ja, passt. Ich habe einen Rexkommer in der Hand für alle, die das wissen. Aber die Pia unterbricht mich einfach manchmal. Verzeihung. Ist okay. Ich mag dich trotzdem. Dankeschön. So, Jugendliche. Nein, jetzt sind wir schon mal bei den Kindern. Nein, also ich arbeite ja eben auch auf einem gesunden Kindergarten fürs Land Oberösterreich. Und diese Grundnahrungsmittel einfach zu verwenden, weißt? Milch und Milchprodukte, Gemüse, Obst und nämlich nicht die Nussbaum, Fruchtikus oder irgendwelchen Süßigkeiten, sondern Obst, wie es ist, Gemüse, wie es ist. Die Kinder essen das, wenn man es einer vorlebt, wenn man es einer anbietet, wenn man es einer macht. Und ich finde aber andererseits dann diese... Okay. Ja. Und sie ahmen ja die Eltern noch. Das heißt eben, ich so genau wie ihre Grundwerte, wie Höflichkeit, Ehrlichkeit oder eben Empathie, Mitgefühl beibringen und mit auf den Weg gibt, ist genau das auch so ein Punkt. Und das kann weder Institution übernehmen, nur die Kinder selber. Also. Ich möchte von dem Begriff Eltern mir ein bisschen distanzieren, weil wir heute in einer so einer diversen Welt leben. Ich möchte zurückgehen von Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen. Bezugsperson finde ich immer recht schön, ja. Ja. Ja, ich finde Bezugsperson echt ganz schön. Und eben aus diesem gegebenen Anlass. Ich finde, manche Eltern diskutieren nämlich auf einem ganz hohen Niveau, was die Ernährung ihrer Kinder betrifft. Was der, wo Zucker dann Gift ist und natürlich kriegt mein Kind kein Gluten und lauter so. Also ich meine, ich denke mir dann halt auch, man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Ja. Es kann halt zu extrem werden. Mhm. Und ja, da gibt es ja einfach auch verschiedenste Lager und ja, natürlich. Hast du jetzt mehr mit den Leuten zum Tor, wahrscheinlich durch deinen Beruf und so weiter, da wird sich mehr Gedanken gemacht. Aber ich erlebe die ganze Bandbreite an Eltern. Ja. Also Zuckersafteln, wo der ganze Balkon voller Fanta Cola Sprite steht. Beziehungsweise dann auch wieder Eltern, die was, keine Ahnung, 5, 6 Nahrungsmittelintoleranzen beim Kind feststellen haben lassen. Wo ich auch mittlerweile kritischer wenn ich drauf schaue, weil ich mir denke, okay, es gibt halt einfach Überprüfungsmethoden, die was halt einfach wissenschaftlich nicht haltbar sind. Hast du da was von meinen Informationen gleich da angenommen? Ja, skizzenweise. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie man diese eine Methode zum Gluten... Das Auspendeln oder wie? Ja, das ist eh klar, dass das ein Scheiß ist, aber gibt es irgendwas an Antikörper-Zeugs? Ja. Und das ist IgG-Antikörper-Test, genau. Oder York zum Beispiel, war da sowas. Ist halt nicht dafür geeignet. Halt, wenn man halt dann für sich ein Kinder kochen muss und so weiter, also ich bin dann schon immer natürlich auf der Seite, dass ich das alles genauso einhalte. Aber wenn du jetzt eine Liste hast mit, keine Ahnung, Nussen, Gluten, keine Milchprodukte, kein Hühnereiweiß, kein Zimt oder sowas, das ist ja dann ein Buh. Also. Das sind ja wirklich das, was ich da erzählt habe, eben diese Antikörper, also diese Allergietests, wo dann so viel rauskommt. Und ich finde ich voll toll, dass du anfängst, dass du einfach solche Sachen dann kritisch hinterfragst. Das ist doch erst mir ich mache das schon seit langem. Das ist ja voll, aber mir wird immer mehr bewusst, dass du wirklich Du bist so echt so ein Mann, du bist ein Mensch, der zuhört und echt positive Dinge für sich annehmen kann. Stark. Dankeschön. Und ich finde schon, dass Kinder zum Beispiel bis zu einem gewissen Zeitpunkt finde ich schon ganz gut, wenn sie keine Süßigkeiten kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da ist jeder so individuell unterschiedlich. Ja, Zucker ist ja trotzdem wichtig für die Entwicklung. Nein, Kohlenhydrate sind wichtig. Der Körper baut das eben mehr in Zucker ab. Ja, okay. Und ich meine, die Kinder kommen nur früher oder später dazu und die sind halt voll scharf drauf. Ja, evolutionär bedingt. Mhm. Gell? Und die kommen schon früh genug drauf. Und dann finde ich, es ist wichtig, dass man vorher vielleicht auch so viel möglich andere Geschmäcker kennenlernt. Wir beide ernähren uns ja vegetarisch. Du anscheinend in der Zukunft pesketarisch. Was ist das? Das ist, wenn man vegetarisch lebt, aber Fisch isst. Okay, ja. Und genau, da habe ich das schon in einem Vertrag unterschrieben. Da kann ich jetzt gar nicht mehr aus. Ich habe gesagt, anscheinend. Ich weiß nicht. Indem, dass du diese Ernährungsform hast, wenn du die jemals fortpflanzen würdest, wie würdest du dann dein Kind ernähren? Oder also wie würdest du das machen? Weiß ich nicht. Wollen wir nämlich jetzt so vom Vorleben sagen? Vom Vorleben tue ich auf jeden Fall vegetarisch kochen bei mir in der Hocken und so wie ich das bei meinen eigenen Kindern machen darf. Wahrscheinlich auch großteils vegetarisch, aber trotzdem, keine Ahnung, ein bisschen Fisch dazu oder ein bisschen Fleisch, aber halt dann einen guten Speck aus dem Müll. Ja, ich glaube, die Qualität, das war für mich war die Qualität auch wichtig. Also ich glaube, wenn ich jemals her, und meine Mutter ist bestimmt die letzte Person, die sowas machen würde, aber ich nehme es einfach mal als Beispiel her, dass meine Mutter bei irgendeiner führenden Möbelkette dort ins Restaurant dem Kind ein Schnitzel gekauft hat, dann würde man das vielleicht jetzt nicht so taugen, aber wenn halt auch das aus einem respektvollen, wertschätzenden Betrieb, also ich möchte schon auf alle Fälle, dass, obwohl ich mich sehr restriktiv ernähre, dass falls ich mich jemals fortpflanze, dieses fortgepflanzte Lebewesen auch lebensmitteltechnisch alles kennenlernt. Mhm. Weil jeder muss ja, die Ernährungsform, jeder muss das ja auch selber entscheiden, oder? Ja. Man sollte ja prinzipiell keine Türen verschließen, aber man kann ja die richtigen Türen aufmachen. Nicht die Leberkäse-Falltür, sondern die selber gekreicherten Speck-Himmelspforte. So geil wie einfach der Speck aus dem Müll war, wo mein Bandkollege, der was, glaube ich, 5 Jahre vegetarisch war, und dann habe ich ihn gebrochen mit dem Speck. Kelly, hast du wieder mehr einen Speck für mich? Danke an meine Eltern, die was mir immer so gut mit Speck versorgt haben. Ja. Traumhaft. Aber man kann auch andere Sachen viel räuchern. Ja, aber der Speck ist auch eines von den besten Sachen, was du räuchern kannst. Das stimmt schon. Ja, manchmal ernähre ich mich selber nur wie ein Kind. Also muss schon sagen, so Kindheitsessen, das hat bei meiner Oma. Käsebrei, oder? Käsebrei, voll. Das ist bei mir echt, da habe ich gerade im Winter wieder eine ziemliche Phase gehabt. Gell? So mit, also bei uns hat es dann ja mit Kakao gegeben, mittlerweile dann eher zu Zimt. Ja, da geht es halt nicht um die körperliche Ernährung, sondern auch um die Seelennahrung. Ja. Da baut man ja irgendwie ein Gefühl auf, was das war, und da hat jeder so sein Gericht. Kindheitserinnerung, gell? Ich weiß nicht, bei mir ist, glaube ich, echt so ein Milupa-Brei, was hier und da wieder mal gegeben hat. Wo? Bei dir daheim? Ich weiß nicht, war das Milupa? Milupa, isst du noch oder kotzt du schon? Haben da immer meine Eltern dazu gesagt, das weiß ich noch. Nein, aber das war irgendwie so ein einfacher Grießbrei, aber mit dem Geschmack verbinde ich halt einfach daheim. Und alles ist in Ordnung. Ja. Etwa Wanne. Ja, und auch so wirklich so Spaghetti, da gehe ich ab davon. Ja, so einfache Gerichte, sehe ich dem wieder zurück zu besitzen. Aber ich kann mich gar nicht an so viele Speisen erinnern, die es bei uns früher gegeben hat. Also dieses Grasskoch, ja. Dann kann ich mich nur erinnern, dass es öfters mal einen Obstsalat gegeben hat. Da waren die Stücke immer viel zu groß geschnitten. Mhm. Und da war auch immer so eine Benko-Mischung obendrauf. Mhm. Das war immer das Geiste. Das hat man immer zuerst runtergelaufen und dann wollte man noch was nach und hat nichts nachgekriegt. Klassiker. Oh, und meine Mutter hat voll oft diese Tiefkühl-Lasagnen gekauft. Aber nicht die Gemüselasagnen, sondern eben die halt auch mit verschiedenen drinnen. Mhm. Und da war eben diese Bechamel-Sugo-Sauce, war eigentlich am geilsten. Und die hat sich unten am Boden so richtig gesammelt. Und das war irgendwie so der Höhepunkt. Aber bis man dann ganz unten am Boden angekommen ist, war ihm eigentlich so übel schon, dass man es nie genießen hat können. Das weiß ich noch. Ja, weil natürlich habe ich mir dann immer gleich so, im Grunde ist ja in so einer Lasagne-Packung sind ja 2 Portionen drinnen. Nein. Doch, das sind 2 Portionen. Immer die. Das sind 2 Portionen. Das ist für mich eine halbe. Wie eine halbe? Also eine halbe Portion. Diese Dose, diese Tatsal. Ja, die aus Pappe. Ja, das ist für mich eine halbe. Eine machst du schon 2 Lasagne? Nein, aber meistens diese dann nachher noch irgendwas dazu. Okay. Nein, also so von der Kalorien- und Portionsmenge sind das 2 Portionen. Okay. Und für mich, ich war damals 13. Kommt so dick. Nein, ich wollte nur sagen, dass das vielleicht auch so ein Hintergrund ist, wieso ich vielleicht ein bisschen ein mopsiges Kind war. Ja, auf alle Fälle glaube ich, was wichtig wäre für unsere Zuhörer, gerade wenn sie vielleicht sich da zu viel Stress machen. Ich glaube, man sollte sich eben auch, was die Ernährung von seinem Kind betrifft, schon Gedanken machen, aber sie ja nicht eben verwirren lassen. Im Kindergarten kriegen sie heimliche Knacker. Ja, also ich glaube, dass das einfach auch, ja, also die Lebensmittelversicherung Sicherung in Österreich ist wirklich hoch und man kann alles exorbitant eben an die Spitze treiben. Es ist, glaube ich, schon wichtig, dass Kinder alles kennenlernen und überwiegend halt energiearme Lebensmittel essen, weil ich meine, die bewegen sich auch nicht mehr so viel wie früher. Und gerade wenn man sich die übergewichtigen Zahlen anschaut. Aber ich glaube, die Diskussion, ob jetzt in dem tollen Birchermüsli 3 Rosinen drinnen sind oder nicht, ist dann ein bisschen zu hoch geführt. Und ich finde ganz wichtig, die Eltern sollten sich nicht untereinander vergleichen, sondern einfach nur schauen, wo sind meine Ressourcen, was kann ich machen, was war denn mir wichtig. Also wie eben dieses ständige Vergleichen. Ja, eine Vergleichgesellschaft. Mhm. Wow, ich glaube, der Podcast dauert ungefähr so lang wie unsere anderen. Ja? Ein kurzer Vergleich. Hast du noch vielleicht, wir kommen ja schon wieder ans Ende, aber hast du vielleicht abschließend noch was zu sagen, was du gern mir auf den Weg mitgeben möchtest bis zum nächsten Podcast? Dir? Ja, ich weiß noch nicht. Ich sitze da. Du kannst darin. Es geht ja mehr um die Zuhörer. Und die Zuhörerinnen. Genau, stimmt. Entschuldigung. Na, sag du mal was. Du überlegst noch? Mhm. Oder hast du schon? Ich habe gerade schon was gesagt. Also ich finde es total schön, wenn es ein bisschen mehr Interaktion gab. Also wenn die drei Leute, die sich diesen Podcast wirklich anhören, wenn die mir mal wirklich was schreiben, dass das denen gefällt, dann freue ich mich immer voll. Dann Wünsche, Beschwerden und Anregungen. Sehr. Ja, genau. Also am liebsten hätte ich echt einmal so eine Hate-Nachricht. Nein, das würde ich seelisch nicht packen. Ich bin dafür einfach viel zu soft. Bleiben, das musst du nie wieder ausbauen. Ja. Auf alle Fälle würde es uns voll freuen, wenn sie uns einmal eine Sternebewertung auf iTunes hinterlässt. Das haben wir nämlich auch noch nicht gekriegt, obwohl wir schon so alt sind. Wir wären schon fast 30. Und man kann uns kontaktieren 21. auf dialog@kostverfechter.at stark oder auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/kostverfechter. Okay. Bitte, wie? Kostverfechter. Achso, so war es. Genau. Und auf Google. Und macht euch nicht so verrückt. Es geht immer nur darum, einen kleinen Schritt in die richtige Richtung zu setzen. Man muss nicht immer alles gleich perfekt umsetzen. Nie. Vorleben und nicht erwerben. Kinder sehen und machen. Und ich würde sagen, das nächste Mal bei unserem nächsten Podcast in 2 Wochen machen wir ein komplett konträres Thema. Nämlich eigentlich, was meistens vor der Zeugung eines Kindes passiert. Ein bis zu öfters am Abend. Aber dann eben die verhütende Methode zu wählen, nicht zusammen ins Bett zu gehen, sondern so eine richtig geile, fette Portion zu essen. Und was es daran meistens so geben kann. Kinder. Passt. Rock'n'Roll, danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Tschüssi.